Kapitel 10. 26. Juni. Patrick ist gespannt, ob Manuela und Tobias zur vorletzten Spanischstunde in die Volkshochschule kommen. Eigentlich kann er sich das kaum vorstellen, nach dem, was am 20.06. geschehen ist. Es gibt drei Möglichkeiten. Erstens, Manuela nimmt am Unterricht teil und Tobias bleibt dem Unterricht fern. Zweitens, Tobias erscheint ohne Manuela. Drittens, Manuela und Tobias sind beide da. Privatdetektiv Patrick Reich weiß nur, dass sich Manuela in einer sehr schwierigen Situation befindet. Einerseits leidet sie unter der Gegenwart von Tobias, andererseits möchte sie sich nicht von einem anderen Menschen zu etwas zwingen lassen. Um 20 Uhr betritt Carmen Alonso den Kursraum. Sie blickt um sich. Von den 8 angemeldeten Teilnehmern sind nur 6 anwesend. Das ist ungewöhnlich. Wenn ein Kurs mit 8 Teilnehmern beginnt, halten diese auch bis zum Ende durch. Für einen Moment ist Carmen Alonso unsicher. Sie fragt sich, ob das Fehlen von 2 Teilnehmern etwas mit ihrem Unterricht zu tun hat. Patrick hat heute Schwierigkeiten, sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Er blickt auf die Plätze, auf denen bis letzte Woche noch Manuela und Tobias gesessen hatten. Viele Gedanken gehen durch seinen Kopf. Hat er die Situation richtig analysiert? Hätte er sich mehr um Manuela kümmern sollen? Hätte er mit Tobias sprechen müssen? Hätte er die Polizei einschalten müssen? So viele Fragen und keine Antworten. Patrick, lesen Sie bitte laut. Konstanze zeigt ihrem Freund mit dem Finger wieder einmal, was er im Buch lesen soll. Patrick entschuldigt sich für seine Unaufmerksamkeit. 20.15 Uhr. Es klopft an der Tür. Herein! Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung. Ich wurde durch einen Unfall aufgehalten. Tobias Jäger geht zu seinem Stuhl und setzt sich hin. Patrick fragt sich, wo sich Manuela zurzeit befindet.